Du kannst nicht fallen, du kannst nicht untergehen. Stock dir dein Atem, hol ich für dich Luft. Du kannst verlieren, ich werde zu dir stehen. Vom Anfang bis zum allerletzten Schluss. Und geht es mir dreckig, trifft mein Herz der Schlag. Bringst du's auf der Stelle wieder intakt, wirst du rausgetrieben, spring ich sofort auf und richte meine Liebe nach dir aus. Bist du mal traurig und du brauchst mich, halt dich an mir fest. Und weißt du nicht weiter, komm ich von weit her. Halt dich an mir fest. Von Süden bis Norden, durch alle Zeit, mit allen Kräften werde ich bei dir sein. In all deinen Sorgen will ich dich begleiten. Sei meine Heimat und du bist nicht mehr allein. Bist du mal traurig und du brauchst mich, halt dich an mir fest. Und weißt du nicht weiter, komm ich von weit her. Halt dich an mir fest. Und gehst du verloren, ich kann dich nicht finden, durchsuche ich die Erde tausendmal. Durchtauch ich die Meere, auch wenn ich ertrinke. Denn ohne dich zu sein, ist eine Qual. Bist du mal traurig und du brauchst mich, halt dich an mir fest. Und weißt du nicht weiter, komm ich von weit her. Halt dich an mir fest. Und liegst du am Boden, stehe ich oben. Halt dich an mir fest. Und weißt du nicht weiter und weißt nicht wohin. Alles scheint sinnlos, dann halt dich an mir fest.